قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. Liebe Geschwister im Islam, in diesen wunderschönen Versen aus dem Koran, aus Surat al-Shura, sagt Allah subhanahu wa ta'ala: وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ. Und wenn Allah jemanden in die Irre gehen lässt, so hat dieserjenige keinen anderen, den er sich yani als Verbündeten nimmt. Sinngemäß übersetzt bedeutet dieser Vers, liebe Geschwister, oder Allah subhanahu wa ta'ala will uns mit diesem Vers sagen, dass er alleine subhanahu wa ta'ala bestimmt, wer recht geleitet wird und wer nicht. Und dass er alleine subhanahu wa ta'ala das Geschehen und alles auf dieser Erde, alles auf dieser Welt, bestimmt er subhanahu wa ta'ala. Ma sha'a kana wa ma lam yasha' lam yakun. Was er will, passiert, und was er nicht will, subhanahu wa ta'ala, das wird auch nicht passieren. Denn warum? Denn Allah subhanahu wa ta'ala, der Allmächtige subhanahu, ist der König der Könige subhanahu wa ta'ala. Auf dieser Welt passiert nur das, was er möchte. Und die eine Sache, die dazu gehört, ist die Rechtleitung oder die Irreleitung. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von den Rechtgeleiteten sein lassen. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهِ. Den Allah subhanahu wa ta'ala recht leiten will, der wird recht geleitet. Und der in die Irre geht, der wird in die Irre gehen. Jetzt kommt natürlich die Frage der Fragen in diesem Bereich. Ja, Allah hat doch vorher bestimmt, dass ich schlecht bin. Also kann ich nichts dagegen machen. Nein, so leicht ist das nicht. Allah subhanahu wa ta'ala, der Erhabene subhanahu, der Allmächtige subhanahu, wusste ihm von vornherein, bevor er dich und alles erschaffen hat, wusste er ganz genau subhanahu wa ta'ala, und das macht ihn aus, subhanahu wa ta'ala, den König der Könige subhanahu, dass du das Schlechte folgen wirst. Und das ist das, was ihn ausmacht. Deswegen passiert nur das, was er will, subhanahu wa ta'ala. Aber dir bleibt selber überlassen. Du hast einen Verstand. Und Allah subhanahu wa ta'ala zeigt dir die Wahrheit und die Unwahrheit. Aber im Endeffekt bleibt dir selber überlassen, welchen Weg du dir suchst. Aber diesen Weg, den du dir aussuchst, weiß Allah subhanahu wa ta'ala schon vorher, dass du entweder den guten oder den schlechten Weg auffinden oder aufsuchen wirst. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهِ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ. Der hat keinen Verbündeten dann. Weil wer ist der beste Verbündete? Oder wer ist der stärkste Verbündete, den man überhaupt sich nehmen kann? Ist Allah subhanahu wa ta'ala. Und jeder andere Verbündete ist nichts gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهِ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala weiter, uns erzählend, was in Yawm al-Qiyamah passieren wird. Und genauestens, was mit al-Kuffar passiert. Was mit denjenigen passiert, die nicht Allahs Weg gefolgt sind. Was mit denjenigen passiert, die nicht die Rechtleitung angenommen haben und den Weg von Allah subhanahu wa ta'ala eingeschlagen haben. Die nicht auf das gehört haben, was Allah subhanahu wa ta'ala ihnen befohlen hat, sondern das gefolgt sind, was ihre Lust und was ihre Shayatin und was ihre Mitmenschen yani ihnen befohlen haben. Und die das Schlechte gefolgt sind. Was erzählt uns Allah subhanahu wa ta'ala weiter? Er sagt uns, وَتَرَى الظَّالِمِينَ. Diejenigen, die ungerecht waren. Und wie wir wissen, gibt es verschiedene Stufen der Ungerechtigkeit. Das Schlimmste überhaupt ist was? Ungerecht zu sein gegenüber wem? gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Wie können wir Geschöpfe Allah subhanahu wa ta'ala irgendwas yani, antun? Können wir Allah subhanahu wa ta'ala irgendwas Schlechtes antun? Nein. Aber du kannst dir was Schlechtes antun. Du kannst dir selbst ungerecht sein. Wie? Indem du Allah subhanahu wa ta'ala jemanden beigesellst. Oder statt Allah subhanahu wa ta'ala jemanden anderen anbetest. Yani, wenn du Schirk machst. Das ist die größte Ungerechtigkeit überhaupt. So wie Luqman alayhi salam sagt, inna shirka la dhulmun azim. Die schlimmste oder das schlimmste überhaupt oder das schlimmste Ungerecht, die schlimmste Ungerechtigkeit ist Schirk. Inna shirka la dhulmun azim. Und deswegen, wa tara adh-dhalimin. Diejenigen, die ungerecht waren, gegenüber sich selbst und gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Jetzt in diesem Moment, Yawm al-Qiyamah, nach dem Tod, dann sehen sie, was sie im Diesseits vergessen haben. Woran sie nicht im Diesseits gedacht haben. Hä? Denn im Diesseits ist diese Akhira und diese Yawm al-Qiyamah in Vergessenheit geraten. In Vergessenheit mit Dunya, mit Shaitan, mit Al-Hawa, mit Arbeit, mit Frau und Kinder, hat man Al-Akhira vergessen. Hat man Allah subhanahu wa ta'ala vergessen. Aber spätestens dann, Yawm al-Qiyamah, sehen sie das alles. Dann ist das keine Erzählung mehr. Dann ist das nicht eine Predigt, die jemand predigt. Dann ist das kein Hadith, den jemand liest. Dann ist das, sind das keine Koran-Versen, die jemand hört, sondern eine Realität und eine Tatsache, die man sieht. Was ist diese Tatsache? Was ist diese bittere Realität? Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt sie uns. وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُ الْعَذَابِ. In dem Moment, wo sie die Strafe sehen, wo sie die Bestrafung sehen, was ist die Bestrafung? Das Höllenfeuer, wal'iyadu billah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Das Höllenfeuer, wal'iyadu billah, und all andere Strafen, was für Strafen sich in der Hölle, yani, was für Strafen in der Hölle vorgehen. Von, wal'iyadu billah, Verbrennungen, von Eiter trinken, von Schlägen, von mehreren Strafen, wal'iyadu billah. Strafen, die du dir nicht vorstellen kannst. Folter, die du dir nicht vorstellen kannst. Für diejenigen, die nicht Allahs Weg gefolgt sind. وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُ الْعَذَابِ. Wo sie dann mit ihren eigenen Augen die Strafe sehen und vielleicht sogar an ihrem eigenen Leib spüren, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren, was sagen sie? Was sagen sie? Was ist ihre Aussage? يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِنْ سَبِيلٍ. هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِنْ سَبِيلٍ. Gibt es für eine Rückkehr irgendeine Chance? Jetzt erst. Jetzt erst. Jetzt ist zu spät. Jetzt gibt es keinen Zurück mehr. Diese Dunya, liebe Geschwister, meine lieben Gebrüder im Islam, diese Dunya, das Diesseits, das Jetzt, wo du und ich leben, das ist der Moment, wo später, die du bereuen wirst. Wo du dir wünschst, nochmal zurückzukehren. Du wünschst dir in diesem Moment später, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir nochmal eine Chance gibt, um nur einen Moment auf seinem Weg zu leben. Um vielleicht nur ein Gebet zu verrichten. Um vielleicht nur einen Euro zu spenden. Um vielleicht nur einen Tag fi sabilillah zu fasten. Um vielleicht nur einmal einen Krankenbesuch zu machen. Aber da ist es zu spät. وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُ الْعَذَابِ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِّنْ سَبِيلٍ. Können wir zurück? Gibt es dafür eine Chance? Aber da gibt es keine Chance, liebe Geschwister. So wie Allah subhanahu wa ta'ala uns in verschiedenen Versen im Koran sagt, dass die Mushrikin und die Kuffar, wenn sie in die Hölle hineingeworfen werden, dass sie dann sagen, رَبَّنَا رَجِعْنَا. Bitte, ja Allah, unser Herr, bring uns bitte zurück. Warum? Was wollt ihr zurück? Ihr habt doch 60 Jahre gelebt. Ihr habt doch 50 Jahre gelebt. Selbst 20 Jahre sind genug. Warum habt ihr nicht eure Zeit ausgenutzt? Warum wollt ihr zurück? Warum wollt ihr jetzt zurück? Dann kommt die Antwort, لَعَلَّنَا نَعْمَلُ صَالِحًا. Damit wir bitte, unsere einzige Hoffnung, unser einziger Wille, das, was wir wollen, wenn wir zurückkehren könnten, ist, Gutes zu tun. Nicht Schlechtes. Kein Spaß. Selbst keinen erlaubten Spaß. Nein, nur die Zeit in Gutes auszunutzen. Aber Allah subhanahu wa ta'ala macht ihnen klar, dass es jetzt kein Zurück gibt. Jetzt ist es vorbei. Jetzt ist es Akhirah. Jetzt siehst du, was du getan hast. Deswegen sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in dem Hadith Qudusi, sagt er von Allah subhanahu wa ta'ala, sagt Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Hadith, sagt er, ja Ibadi, innama hiya a'malukum. Ja Ibadi, oh meine Diener, es sind eure Taten. Was macht Allah subhanahu wa ta'ala mit diesen Taten? Uhsiha lakum. Ich sammle sie für euch auf. Unsere Taten sind wie ein Konto, liebe Geschwister. Viele haben Sparkonten heutzutage in der Sparkasse. Stellt euch das bildlich vor. Eure Taten, unsere Taten sind wie ein Konto, der gefüllt wird. Aber dieser Konto, der beinhaltet alles. Plus und Minus. Hasanat und Sayyiat. So wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt. Innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Ich sammle sie für euch. Thumma, und dann werdet ihr, je nachdem, wie viel Plus ihr habt oder wie wenig Minus ihr habt, werdet ihr bezahlt. Werdet ihr euren Lohn bekommen. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ. Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا كَانَ رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Allah subhanahu wa ta'ala, La yadhlimu mithqala dharrah. Seht ihr ein Atom? Wie klein ein Atom ist? Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht mal so ungerecht gegenüber seinen Dienern. Nicht mal ein kleinen Atom wird er dir Unrecht tun. Deswegen, jede Tat, tust du was Gutes, wird dir gut geschrieben. Tust du was Schlechtes, wird es auch aufgeschrieben. Und dann, Yawm al-Qiyamah, wird dir das vorgelegt. Hier, das ist deine Abrechnung von 60 Jahren. Das ist dein Inventar von 60 Jahren. So viel hast du gespart. So, jeder soll sich vorstellen. Jetzt, jeder soll mit sich selber abrechnen. Gute Geschäftsleute rechnen immer mit sich ab. Machen immer Inventur. Hä? Jahr für Jahr. Wie viel habe ich? Wie viel habe ich ausgegeben? Wie viel habe ich eingenommen? Hä? Jeder Muslim sollte sich jetzt Gedanken machen um sich selbst. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala mich jetzt zu sich nehmen würde, wenn Malak al-Maut jetzt kommen würde, und keiner weiß, wann Malak al-Maut kommen würde. Weiß irgendjemand von euch, hat jemand von euch hatte einen festen Termin mit Malak al-Maut? Keiner hat den. Keiner weiß, wann der Todesengel kommt. Aber der Termin steht. Al-Ajal steht, Allah subhanahu wa ta'ala hat das schon vorgeschrieben. Steht, wann du stirbst und wo du stirbst. Dann soll jeder mit sich abrechnen, was ist, wenn jetzt Malak al-Maut kommen würde? Wie würde ich vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen? Würde ich im Plus liegen oder im Minus? Wenn du im Plus liegst, dann sei froh. Hä? Dann sei froh und sag Alhamdulillah und mach weiter. Damit inshallah der Todesengel kommt und du bist auf einem guten Weg. Wenn nicht, wenn du fühlst, dass du im Minus bist, dann kehre schnell zu Allah subhanahu wa ta'ala zurück. Bereue deine Sünden. Bitte Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung und fang neu an. Schlag eine neue Seite an. Fang ein neues Leben an. Und bereue deine Sünden und Allah subhanahu wa ta'ala ist allvergebend. Und wie ich schon sagte, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wer dann was Gutes findet, yani wer die guten Taten findet, die er gemacht hat in dieser Zeit, der soll Allah danken. Und wer das Gegenteil findet, wer das Schlechte findet, das ist das, was er gemacht hat Yani nicht irgendeine Sache, die Allah subhanahu wa ta'ala dir einfach so hingelegt hat. Nein. Das, was du gemacht hast. فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. Der ist es selber schuld. Wie gesagt, diese Ungerechten, diejenigen, die nicht Allahs Weg gefolgt sind, die Kuffar, die Mushrikin, die sagen ja Allah, هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِنْ سَبِيلٍ. Gibt es irgendeine Chance, um dass wir zurückkehren können? Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا. Allah subhanahu wa ta'ala yani erzählt uns diese Geschehnisse von Yawm al-Qiyamah bildlich vor. Wie ein Video. وَتَرَاهُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und ihr seht die dort, yani Yawm al-Qiyamah, in diesem Moment, wo sie Angst, in Angst sind, wo sie erniedrigt sind, wo sie nicht wissen, was sie jetzt erwartet, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا. Sie werden der Hölle vorgestellt. Einer nach dem anderen. Werden sie der Hölle vorgestellt. يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِئِينَ مِنَ الذُّلِّ. Sie sind eingeknickt. Sind erniedrigt. Haben Angst. Hä? خَاشِئِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ. Und gucken so von der Ecke. In Angst und in einer Situation, wo sie sich erniedrigt fühlen. Das ist wirklich ein sehr, sehr schlimmer Zustand. Im Gegenteil, die Leute des Glaubens, die Leute, die Allahs Weg gefolgt sind, die Leute, die das diesseitige Leben auf Allahs Weg verbracht haben, wie werden die sein? Sie werden lachend sein. Sie werden keine Angst haben. Die Engel werden zu ihnen sprechen. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Friede sei mit euch. Habt keine Angst. Tibtum. Ihr seid herzlich willkommen, sinngemäß. Fadkhuluha khalidin. Geht für immer und ewig ins Paradies. Guckt euch mal die Unterschiede. Der eine ist erniedrigt, in Angst. Und der eine, zu ihm wird Friede ausgesprochen. Von wem? Von den Engeln. Er wird beruhigt. Und Allah subhanahu wa ta'ala beruhigt ihn und er sieht, dass das Paradies auf ihn wartet. Und der andere sieht, dass die Hölle, wal-iyadu billah, auf ihn wartet. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Moment, weil die Gläubigen sehen das. Und die Freude wird dann sehr, sehr groß sein im Herzen der Gläubigen. Weil die sagen, die werden dann sagen, oh, die Arbeit hat sich gelohnt. Diese 60 Jahre oder diese 50 Jahre oder diese 40 Jahre auf Allahs Weg, diese Geduld auf Allahs Weg, diese Geduld, keine Sünden zu machen, hat sich gelohnt. Genauso wie ein Arbeiter, der eine Arbeit macht und dann, wenn er fertig ist, dann wird er sagen und der sein Werk sieht, oh, ich habe es super hinbekommen. Hä? Der wird dann zufrieden sein. Genauso ist es mit den Gläubigen Yawm al-Qiyamah. Die Gläubigen werden dann sagen, وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا. Weil die das sehen, diese Ereignisse und diese Geschehnisse sehen, sagen sie was? إِنَّ الْخَاسِرِينَ. Die Verlierer sind wer? Die Verlierer sind diejenigen, die kein Geld hatten. Die Verlierer sind diejenigen, die schwach waren? Hä? Nein. Die Verlierer sind die, الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ, die sich selbst verloren haben. Wie? Indem sie nicht Allahs Weg gefolgt sind. Liebe Geschwister, wallahi, das ist der wahre Verlust. Du kannst arm sein, du kannst krank sein, du kannst alles sein, aber wenn du Allahs Weg folgst, dann bist du der absolute Gewinner. Dann bist du der wahre Gewinner. Und du kannst wiederum reich sein, ein König sein, voller Macht sein. Und trotzdem, wenn du nicht Allahs Weg folgst, bist du Verlierer. Warum? Yawm al-Qiyamah. Weil es gibt zwei Häuser. das Diesseits und das Jenseits. Das Diesseits ist vergänglich. Das Diesseits ist begrenzt, zeitbegrenzt. Aber das Jenseits ist unbegrenzt. Ist für immer und ewig. Und jeder, der logisch denkt, würde mir zustimmen, wenn ich sage, dass jemand, der vielleicht hier im Diesseits in Geld und in Macht lebt, aber im Jenseits für immer und ewig in der Hölle schmoren wird, dass das ein Verlierer ist, oder? Ist eine normale Sache. Deswegen sagen die Gläubigen, innal khasirin, alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim. Sie haben sich selbst verloren und ihre Familien. Weil sie nicht Allahs Weg gefolgt sind und weil dann auch ihre Familien auch nicht Allahs Weg gefolgt sind. Deswegen müssen wir in erster Linie Allahs Weg folgen und dann auch unsere Familien auf Allahs Weg bringen. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala in einem anderen Vers im Koran, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. O, die ihr glaubt, schützt euch, yani selbst, erstmal euch selbst und dann eure Familien, deine Frau, deine Kinder, deine Eltern, deine Familienangehörige. Schütze dich und deine Familienangehörige vor was? Nicht vor Armut, vor Hunger. Nein, das gehört alles dazu. Aber das Wichtigste ist vor der Hölle, wal'iyadu billah. Schützt euch und eure Familien vor der Hölle. Und wer sich nicht selbst und seine Familie vor der Hölle schützt und dann, wal'iyadu billah, später im Jenseits in die Hölle kommt, wal'iyadu billah, der ist dann ein Verlierer. Und dann sagen sie weiter, أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ. Die ungerecht sind und die ungerecht waren, die werden in einem richtigen, yani für immer einer richtigen, starken Bestrafung ausgeliefert sein, sinngemäß übersetzt. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ. Und sie hatten, oder in dem Moment haben sie keinen Verbündeten, der sie vor Allah schützt oder rettet. Es gibt keine Versicherung gegen die Hölle, die du abschließt, außer Allahs Weg zu folgen. Außer die Gebete zu verrichten. Außer zu fasten. Außer die Zakat zu geben. Außer zu pilgern. Und allgemein Allahs Weg zu folgen und Gutes zu tun. Das ist die einzige Versicherung und die einzige Rettung vor der Hölle. وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ. Weil dann, يوم القيامة, wird jedem klar den Stellenwert, der richtige Stellenwert von Gewinn und Verlust. Und يوم القيامة siehst du, wer der wirkliche Schutzherr ist und wer nicht. Weil vor Allah subhanahu wa ta'ala kann dich niemand beschützen. Kann irgendjemand hier um Al-Qiyamah kommen und sagen, nein, der nicht? Oder ich war König? Oder ich war Präsident? Oder ich hatte Macht? Ich hatte dicke Autos? Ich war Millionär? Bringt alles nichts. Oder ich kannte den und den? Oder ich habe den und den Rechtsanwalt? Yawm Al-Qiyamah, wallahi, das alles bringt nichts. Außer Taqwa Allah wal Amal al-Salih. Gottes Furcht und gute Taten. Das sind die zwei Sachen, die dich nach vorne bringen. Außer das, hast du dies vorzuweisen, dann tafaddal. Herzlich willkommen im Paradies. Wenn nicht, wallahi, du hast keine Chance. Deswegen, liebe Geschwister, jeder von uns soll sich Gedanken machen über Yawm al-Qiyamah. Soll sich Gedanken machen über den Tod und was nach dem Tod kommt. Über das Jenseits, weil das Tod oder der Tod, mit dem ist das Leben nicht zu Ende, sondern mit dem fängt ein neues Leben an. Und dieses Leben, was neu anfängt, ist entweder ein schönes Leben oder ein richtig schlimmes Leben. Und jeder soll sich dann auch im Kopf tun, dass das neue Leben kein Ende hat, sondern für immer und ewig geht. وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ. nachdem Allah subhanahu wa ta'ala uns das alles klar gemacht hat. Yani diese Ereignisse und diese schlimmen Geschehnisse klar gemacht hat, wie schlimm das yani für die Ungerechten Yawm al-Qiyamah sein wird und wie schlimm es sein wird für diejenigen, die nicht Allahs Weg gefolgt sind, gibt uns Allah subhanahu wa ta'ala die Lösung. Und die Rettung. Wollt ihr nicht so enden? Wollt ihr nicht in die Hölle kommen? Dann ich gebe euch das, was euch bi'idhnillah ta'ala davor beschützen wird. Das, was euch bi'idhnillah ta'ala ins Paradies bringen wird und nicht in die Hölle. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, istajibu li rabbikum. Das ist ein Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala. Istajibu li rabbikum. Gehorcht oder hört auf eurem Herrn. Wie praktizieren wir oder wie setzen wir das um? Wie setzen wir diesen Befehl um? Indem wir Allah subhanahu wa ta'ala gehorchen, indem wir ihn alleine subhanahu wa ta'ala anbeten. Und ihm niemanden beigesellen und statt ihm keinen anbeten. Indem wir Allah subhanahu wa ta'ala alleine anbeten. Und indem wir seinen Weg folgen. Und indem wir die Religion und den Islam so praktizieren, so wie es Rasulullah sallallahu alaihi wasallam praktiziert hat. Weil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ist die praktische Übersetzung vom Islam. Es gibt keinen anderen Weg oder keinen richtigeren Weg. Es gibt nur einen richtigen Weg, der zu Allah subhanahu wa ta'ala führt. Und das ist der Weg durch den unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istajibu li rabbikum. So wie Allah subhanahu wa ta'ala in einem anderen Vers sagt, istajibu lillahi wa lirrasul. Hört oder gehorcht Allah subhanahu wa ta'ala und seinem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wie Allah subhanahu wa ta'ala und seinem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf die beiden hört und deren Weg folgt, der wird ihm diesseits ein sehr, sehr schönes Leben führen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, أَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ. Subhanallah. Wir sehen Milliarden von Menschen auf der Erde. Sie atmen und essen und trinken. Aber im Begriff des Korans sind sie tot. Im Begriff der Menschen sind sie lebendig. Aber im Begriff des Korans sind diese Menschen tot. Warum? Weil sie kein Leben haben. Weil sie nicht an Allah subhanahu wa ta'ala glauben. Weil sie nicht Rasulullah sallallahu alaihi wasallam folgen. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, seht ihr nicht jemand, der tot war? Tot. Yani sein Herz ist tot. Seine Seele ist tot. In ihm gibt es kein Leben. Und dann haben wir ihn lebendig gemacht. فَأَحْيَيْنَاهُ. Womit? فَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. Yani wo er das Glauben angenommen hat und Allahs Weg angefangen hat zu folgen und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zu folgen, dann erst kam Leben in seinem Körper rein. Dann erst kam Leben in seinen Körper rein. Und er hat ein Licht bekommen, das ihm den Weg in seinem Leben zeigt. Der andere aber, der nicht so ist, der irrt rum in der Dunkelheit und weiß nicht wohin. Deswegen, liebe Geschwister, ein Mensch ohne Glauben ist leer, ist tot. Aber ein Mensch mit Glauben weiß den Sinn seines Lebens, weiß, warum er existiert und weiß, warum er erschaffen wurde. Warum? Weil er das liest im Koran. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ich habe den Jinn und den Ins nur erschaffen, nur wegen einer Aufgabe. Nicht um zu essen und zu trinken, nicht um sich zu vermehren, nicht um Autos zu fahren, nein. Nur um mich alleine anzubeten. Das ist deine Hauptaufgabe. Das ist deine Lebensaufgabe. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Deswegen, liebe Geschwister, müssen wir unsere Seele und unser Leben mit Glauben füllen, damit wir Allah subhanahu wa ta'ala nahe kommen und damit die Barmherzigkeit und die Zufriedenheit von Allah subhanahu wa ta'ala auf uns herabkommt und uns unseren Weg in diesem Leben zeigt. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt dann im Gegenteil, فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Wer nicht meinen Weg folgt und wer von meinem Weg abkommt und abirrt, der wird ein sehr, sehr schlimmes und sehr, sehr unglückliches Leben führen. Das heißt, dein Glück und deine Zufriedenheit ist mit was verbunden? Ist mit Glaube an Allah subhanahu wa ta'ala verbunden. Willst du glücklich sein und zufrieden sein, dann glaube an Allah subhanahu wa ta'ala und praktiziere deine Religion. Folge deinem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liebe den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und folge ihm. Dann wirst du glücklich, auch wenn du arm bist. Dann wirst du glücklich, auch wenn du krank bist. Aber wenn du das nicht hast, wallahi, dann kannst du ein Millionär sein und du wirst trotzdem unglücklich sein. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Wer nicht meinen Weg folgt, der wird ein unglückliches Leben führen werden. استجيبوا لربكم. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, hört auf mich und gehorcht mir, indem wir seinen Weg folgen. Warum, ja Allah? مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ. Bevor ein Tag kommt, wo ihr dann nicht zurückkommt. Wo ihr dann nicht zurück könnt. Jetzt denken wir ein bisschen zurück. Was war mit den ungerechten Leuten? Was war mit den Kuffar? Sie wollten zurück. Sie haben alles bereut. Ihr größter Wunsch war was? Dass sie zurückkehren. Dass sie auch nochmal ins Diesseits zurückkommen. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, folgt meinem Weg, hört mir zu, gehorcht mir, damit ihr nicht so endet. Damit ihr nicht genauso sagt wie die. Damit ihr nicht bereut wie die. Und sagt, bitte lass uns zurück. من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. Bevor ein Tag kommt, wo ihr dann nicht zurückkommen könnt und wo ihr nicht wegrennen könnt vor Allah subhanahu wa ta'ala. ما لكم من ملجأ يومئذ. Ihr habt dann gar keinen anderen Zufluchtsort vor Allah subhanahu wa ta'ala. Ihr könnt euch nicht vor Allah subhanahu wa ta'ala verstecken in diesem Moment. Ihr könnt nirgends abhauen. ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. Keinen Zufluchtsort werdet ihr an jenem Tag haben und keine Möglichkeit, etwas zu missbilligen. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. Dann spricht Allah subhanahu wa ta'ala zu seinem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِنْ أَعْرَضُوا, wenn sie nicht auf dich hören wollen und nicht den Weg von Allah subhanahu wa ta'ala gehen möchten, weil das ist eine Erinnerung. Und deswegen habe ich auch diese Versen ausgesucht, um mich und euch zu erinnern. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Und ermahne, denn die Ermahnung nützt wen? Den Gläubigen. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِنْ أَعْرَضُوا. Wir sprechen und wir predigen. Und wir sagen, wer hören möchte, Alhamdulillah, der rettet sich selbst vor der Hölle. Der tut mir nichts Gutes. Ich habe keine Partei oder keine Bewegung oder ich kriege nicht mehr Geld dafür, wenn noch mehr Leute Muslime werden. Nein, wenn jemand diesen Weg folgt und zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkommt, dann hat er sich von der Hölle gerettet. Dann hat er sich was Gutes getan. Und wenn nicht, فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. Wir haben dich nicht zu ihnen geschickt als Beschützer oder als Aufpasser. فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغ. Du musst ihnen nur Bescheid sagen. Du musst sie nur ermahnen. Du musst sie nur warnen. Und das ist unsere Aufgabe. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Baby wa Ummi sallallahu alaihi wasallam ist gestorben. Aber sein Job und seine Aufgabe ist nicht mit ihm zusammen gestorben, sondern haben wir weiter übernommen. Haben die Gläubigen weiter übernommen. Und das ist die ehrenvollste Aufgabe. Beste Job ist nicht Arzt oder Ingenieur, nein. Ist zu Allah subhanahu wa ta'ala aufzurufen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ. Es gibt keinen Besseren, der zu Allah subhanahu wa ta'ala aufruft. Der die Leute zu Allah subhanahu wa ta'ala aufruft. Deswegen, das ist die Aufgabe der wen? Der Propheten. Und deswegen, unsere Aufgabe ist, die Leute zu ermahnen. Die Leuten diese Religion nahe zu bringen. Wer hört und Allahs Weg folgt, der rettet sich vor der Hölle und bringt sich bi'idnillahi ta'ala somit mit Allahs Barmherzigkeit ins Paradies. Wer nicht hört, a'rad, und nicht Allahs Weg folgen möchte und lieber auf seine Hawa und auf seine Nefs und seine Lust und auf diese Shayatin, diese Satanen von Ins und von Jinn hört, der schadet sich nur selbst. Und schadet Allah subhanahu wa ta'ala nicht. Und schadet den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht. Sondern schadet nur sich selbst. Und spätestens Yawm al-Qiyamah wird er dann bereuen. Und wird er dann Blut weinen. Und sagen, oh Allah, bitte lass mich zurück. Das stimmt, was diese Typen damals erzählt haben. Was dieser Mann damals erzählt hat, von Yawm al-Qiyamah, vom Jenseits und von der Strafe Allah subhanahu wa ta'ala und so weiter und so fort, das stimmt. Deswegen soll sich jeder, bevor es zu spät ist, soll jeder zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren, mit sich abrechnen und seine Sünden bereuen und Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung bitten. Liebe Geschwister, die Sahaba ridwanullah alayhim, als sie diese Befehle von Allah subhanahu wa ta'ala im Koran gehört haben sie direkt auf Allah subhanahu wa ta'ala gehört. Haben sie diese Befehle direkt ausgeübt und nicht gewartet und gesagt, wir haben noch Zeit oder diskutiert, wie ist das, wie ist jenes. Nein, sie haben direkt sami'na wa ata'na gesagt. Wir haben gehört und wir gehorchen. Das ist das Lebensmotto der Sahaba ridwanullah alayhim. So sehen wir die Sahaba ridwanullah alayhim, wie überliefert wird, als der Verbotsbefehl kam, dass Alkohol haram ist, dass man kein Alkohol mehr trinken darf. Eine Gruppe von Sahaba, Abu Talha und einige andere Sahaba, saßen zusammen und tranken Alkohol. Und dann kam das Endverbot von Alkohol, dass Alkohol haram ist. Was haben die gesagt? Haben die dann gesagt, warte, wir trinken noch schnell diese Flasche zu Ende? Hä? Oder ihr esst in einer Woche und ihr wisst, ja, Alkohol trinken ist eine Sucht. Ist nicht einfach, so damit aufzuhören. Aber diese Sahaba, die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala und zu seinem Propheten sallallahu alaihi wasallam, war in ihren Herzen sehr, sehr groß. Und deswegen war das Ausüben der Befehle für sie ganz einfach. Sie haben diesen Verbot gehört und direkt in Taten umgesetzt. Und so sahst du, dass alle Häuser in Medina direkt die Fässer von Alkohol und Wein rausgeschmissen wurden und rausgekippt wurden. So, dass überliefert wurde, dass in Medina dann ein Fluss von Alkohol war. Direkt ausüben. إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. Die Gläubigen, wenn sie Allahs Befehle oder Allahs Urteile hören, ihre Aussage ist direkt und ihre Tat, nicht nur Aussage mit Mund, ist sami'na wa ata'na. Wir haben gehört und wir machen. Direkt. Und das sehen wir aber in den Sahaben. Die Sahabiyat, radwanullah alayhin, als der Befehl kam, dass sie sich bedecken sollen, direkt, sie waren auf der Straße und sie hören, dass auf Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam Befehl kam, dass sie sich zu bedecken haben. Was haben sie getan? Sie hatten ein Tuch um sich. Dann sie haben direkt den Tuch in zwei geteilt und sich zugedeckt. Direkt. Nicht, die haben gesagt, wir gehen erstmal nach Hause und dann gucke ich mal meine Klamotten oder ich kaufe mir was Neues Oder lass mal diskutieren mit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kann man doch nicht so machen oder so. Oder kann man vielleicht nur noch am Wochenenden trinken oder abends oder direkt ausüben. Sami'na wa ata'na. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala diese Leute so ehrenhaft gemacht. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala sie von Kameltreibern zu Weltherrschern gemacht. Und wenn diese Liebe wieder zurückkehrt in unseren Herzen zu Allah subhanahu wa ta'ala und zu seinem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala unsere Lage auch in einer besseren, bi'idhnillahi ta'ala, umändern. Liebe Geschwister, wir sind in den letzten 10 Tagen vor Ramadan. Und ihr wisst, in diesen letzten 10 Tagen gibt es eine sehr, sehr ehrenhafte Nacht. Hä? Eine segensreiche Nacht. Eine Nacht voller Frieden und Barmherzigkeit. Und diese Nacht, wallahi, liebe Geschwister, wer diese Nacht verpasst, der ist ein Verlierer. Stellt euch vor, ich würde euch sagen, wenn ihr jetzt die Nacht durchmacht, ich gebe euch 1000 Euro. Würde jemand schlafen? Eine Frage. Ehrlich und aufrichtig antworten. Würdet ihr schlafen? Ich bin mir sicher, keiner wird schlafen. Ich bin mir sicher, bei manchen Menschen, wenn du sogar sagst 100 Euro, der wird wach bleiben. Hä? Diese Nacht, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, khayrun min elfi shahr. Diese Nacht ist besser als 1000 Monate. Wisst ihr, was das heißt? Das heißt, wenn du Koran liest diese Nacht, ist das so, als ob du knapp 84 Jahre lang Koran gelesen hast. Wenn du betest, knapp 84 Jahre lang gebetet hast. Subhanallah. Sollte man, wenn wir jetzt so denken würden, guck mal, wenn wir mit Euro sprechen, dann unsere Ohren gehen direkt auf. Oh, da gibt es was zu verdienen. Ha? Da kommen 2 Scheine. Aber wenn wir mit Hasanat sprechen, dann unsere Herzen, möge Allah subhanahu wa ta'ala unser Iman stärken und uns nicht von dieser Sorte sein lassen, dann wenden wir uns ab. Ah, es ist ja nur Laylatul Qadr. Deswegen, liebe Geschwister, wallahi, mein Rat, in erster Linie an meiner Person und dann an euch, wie Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wir müssen diese Nacht in den ungeraden Nächten dieser letzten 10 Nächte aufsuchen. Das heißt, 21. ist schon vorbei. Wer geschlafen hat, soll sich heute vornehmen, ein bisschen länger wach zu bleiben.